Eine völlig natürliche Superdroge. Zurück nach Persien und zu Scheherazade. Aber das innere Gemüt des Königs Scharia verlangte nach der Fortsetzung der Geschichte. Steht in der ersten Erzählung der 1001 Nächte, nachdem Scheherazade bei Morgenanbruch ihre Erzählung im dramatischsten Moment beendet hat. Wie schön und wie spannend ist deine Geschichte, ruft Scheherazades Schwester, beseelt von ihrer einnehmenden Erzählkunst. Aber auch damit Scheherazade vor dem König Folgendes erwidern kann. Was ist das schon gegen das, was ich dir morgen Nacht erzählen werde, wenn ich dann noch lebe, und mich dieser König verschont. Das wird noch viel schöner und viel spannender sein als das, was ich heute erzählt habe. Der schwesterliche Teaser funktioniert, der angefixte König will mehr. Auch in den nächsten Nächten verschont er sie und sie erzählt immer weiter. Weil sie eine meisterhafte Geschichtenerzählerin ist und da sie überleben will, ist die Geschichte immer wie zufällig bei Morgengrauen an der spannendsten Stelle angekommen. Zudem endet Scheherazade immer mit einer kurzen Preview. Die nächste Geschichte werde noch schöner als die heutige Geschichte und noch viel spannender und köstlicher, komischer, leckerer und süßer, wenn mich der König am Leben lässt und mich bis dahin nicht tötet. Der König aber spricht zu sich selbst: Bei Gott, ich werde sie nicht eher töten, als bis ich die Geschichte zu Ende gehört habe und weiß, was dem Kaufmann mit dem Djinn widerfahren ist. Scheherazades Cliffhanger und ihr serielles Erzählen retten ihr letztlich das Leben. Wie ein Opiat, welches sie dem König täglich einflößt, macht sie sein Gehirn süchtig nach mehr. Die Geschichte wird zu seinem Fix, die Heroin zu seinem Heroin. Doch woher genau kommt die wohlige, süchtig machende Anspannung beim Lauschen oder Lesen? Wenn wir großäugig vor Büchern, Bildschirmen, Bühnen und Berichtenden sitzen und immer wieder wissen wollen, wie es weitergeht, was geht derweil im Gehirn vor?